auf der Homepage der peruanisch-koreanischen Freundschafts- und Kulturgesellschaft erschienen jüngst Teil 3 für die selbstständige friedliche Vereinigung des Vaterlandes aus dem unvergänglichen klassischen Werk vom Präsidenten Kim Il-sung, Wissenschaftsbericht des ZK der Partei der Arbeit Koreas an den 6. Parteitag und sein Werk, das 10-Punkte-Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen Nation für die Vereinigung des Vaterlandes.